Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Dieses Buch ist den Männern der Alpha Company gewidmet. Vor allem Jimmy Cross, Norman Boker, Red Kiley, Mitchell Sanders, Henry Dobbins und Kiowa. Ich, Tim O'Brien, war einer von ihnen, mittendrin in der Scheiße und Lichtjahre entfernt von allem, was ich vor dem Krieg war oder hatte werden wollen. Hey, O'Brien, na komm schon, sonst machen die Schlitzaugen dir Beine. Ach, nichts als Schlamm hier. Himmel, Dschungel, Moskitos, die ewigen Reisfelder. Als Schriftsteller entscheidest du dich irgendwann für einen Weg. Danach hast du keine Wahl mehr und schreibst die Dinge einfach so auf, wie sie dir entgegenkommen. Sie lassen sich nicht mehr los. Das ist eine Obsession. Eins. Eins. Was sie trugen. Nach dem gleichnamigen Roman von Tim O'Brien. Aus dem Amerikanischen von Regina Rawlinson. Hörspielbearbeitung Marion Schogalla und Gabi Hartl. First Lieutenant Jimmy Cross trug Briefe von einem Mädchen bei sich, das Martha hieß. Und am Mount Sebastian College in New Jersey studierte. Ja, ja. Es waren keine Liebesbriefe. Aber weil Lieutenant Cross sich noch Hoffnung machte, bewahrte er sie in einer Plastikhülle im Marschgepäck auf. Am späten Nachmittag nach einem langen Marsch grub er sein Schützenloch, wusch sich die Hände mit Trinkwasser und packte die Briefe ganz, ganz vorsichtig aus. So verträumte er das letzte Tageslicht. Martha und du allein beim Campen. Wildromantisch. Vielleicht passiert es jetzt und sie liebt dich endlich richtig. Denn ihre Briefe waren unverbindlich und mieden das Thema Liebe. Gedichte, da steht sie drauf. So Sachen von Typen, die längst tot sind. Irgendwie ist sie selbst auch nicht ganz von dieser Welt. In Liebe, schrieb sie unter ihre Briefe. Aber Jimmy wusste, dass sie es nicht so meinte. Es war einfach ihre Art, Briefe zu beenden. Sonst nichts. Er leckte wieder an dem Brief. Da, wo Martha das Kuvert mit der Zunge berührt hatte. Den Krieg erwähnte sie immer nur indirekt. Pass auf dich auf, Jimmy, schrieb sie. Ihre Briefe wogen 300 Gramm. Es dämmert. Er packt die Briefe ganz vorsichtig wieder in sein Marschgepäck. Jetzt steht er langsam auf, irgendwie abwesend, verträumt und kommt auf uns zu. Alles klar hier, Kiowa? Hast du die Bibel unter der Jacke? Guter Mann. Hey, Lavender, übertreib's nicht mit den Tranquilizern, ja? Du sollst die Schlitzaugen noch hören können. Alles okay, O'Brien? Er kontrolliert seine Wachposten wie jeden Abend und steigt erst wieder in sein Schützenloch, wenn es völlig dunkel ist. Jetzt träumt er bestimmt seiner Martha hinterher. Was sie trugen, war vor allem das, was wir brauchten. Büchsenöffner, Taschenmesser, Brennstofftabletten, Armbanduhren, Erkennungsmarken, Mückenschutz, Kaugummi, Bonbons, Zigaretten, Salztabletten, Kool-Aid-Limonade, Feuerzeuge, Streichhölzer, Nähzeug, Soldbücher, eiserne Rationen und 2 bis 3 Feldflaschen. Gesamtgewicht 5 oder 10 Kilo, je nach Geschmack und Stoffwechsel des Soldaten. Für mich eine Extraration, klar? Ohne Rosinenkuchen schleppe ich die MG keine 3 Meter. Henry Dobbins hat's mit dem Essen. Und Dave Jensen ist auch im Feld ganz der reinliche Typ. Jensen trug eine Zahnbürste, Zahnseide und mehrere Stückchen Seife. Die er bei seinem letzten Urlaub in Sydney geklaut hatte. Ted Lavender hatte einen Wahnsinnsschiss. Ja, und schleppte jede Menge Tranquilizer. Bis er Mitte April die Kugel in den Kopf bekam. Aus Notwendigkeit und weil es Pflicht war, trugen sie Stahlhelme, 2,3 Kilo, inklusive Polsterung und Tarnnetz. Sie trugen die üblichen Uniformen. Kaum einer trug Unterwäsche. An den Füßen trugen sie Dschungelstiefel. 0,9 Kilo. Jensen trägt 3 extra Paar Socken und eine Dose Fußpilzpulver. Bevor er erschossen wurde, trug Lavender noch 150 bis 200 Gramm erstklassiges Dope. Mitchell Sanders trug Kondome. Norman Boker trug ein Tagebuch. Red Kiley trug Comics. Kiowa, der Baptist war, trug das Neue Testament. Illustriert. Ein Geschenk seines Vaters. Kiowa, die alte Rothaut, geht immer auf Nummer sicher und hat Opas Kriegsbeil im Gepäck. Es herrschte das Diktat der Notwendigkeit. Weil das Land vermint war und mit Sprengfallen übersät, trug jedermann eine kugelsichere Weste mit Stahleinlage. 3 Kilo. Und weil das Sterben schnell ging, einen großen Druckverband. Weil die Nächte kalt waren und der Monsun nass, trug jeder einen grünen Plastikponcho, der ihm als Regenmantel, Unterlage oder provisorisches Zelt diente. Fast 1 Kilo. Aber jedes Gramm wert. Im April, als Ted Lavender erschossen wurde, deckten sie ihn mit seinem Poncho zu, trugen ihn über das Reisfeld und hoben ihn in den Hubschrauber. Sie nennen uns Mulis oder Plattfüße. Wir sind normale Kampfschweine. Tragen hieß bei ihnen buckeln. Doch wie bei Lieutenant Jimmy Cross, der seine Liebe zu Martha über Berge und durch Sümpfe schleppte, ging ihre Last weit über das hinaus, was sie ertragen konnten. Wir haben fast alle Fotos dabei. Lieutenant Cross trägt einen Schnappschuss von Martha mit sich rum. In Coda Color mit Widmung. In Liebe. Ja. Einmal zeigte er es rum. Da steht sie vor einer Backsteinmauer. Die Augen grau und ausdruckslos. Die Lippen leicht geöffnet. Sie fixiert den Fotografen. Wer hat das Bild geknipst? Du liebst sie doch. Bestimmt hat sie einen anderen Typen. Da ist ein Schatten. Breit über der Mauer. Ihr ganzes Gewicht, kaum mehr als 50 Kilo, liegt auf dem linken Bein. Das Knie ist gebeugt. Und Lieutenant Cross erinnerte sich, wie er dieses Knie einmal berührt hatte. Es war im Kino. Der Film hieß Bonnie und Clyde. Aha, und Martha trug einen dicken Tweedrock. Los, Mann. Jetzt oder nie. Er berührte ihr Knie. Doch sie sah ihn so traurig und nüchtern an, dass er die Hand schnell wieder zurückzog. Auf der Leinwand die Schlussszene. Schüsse krachten. Wie zart ihr Knie ist, unter dem kratzigen Stoff. Das hatte er nie vergessen. Dann küsste er sie vor ihrem Wohnheim und traute sich nicht, weiterzugehen. Später dachte er immer und immer wieder, dass er sie hätte packen und ans Bett fesseln sollen. Dann hätte er die ganze Nacht lang Zeit gehabt, das zarte Knie festzuhalten. Was sie trugen, hing ab von ihrem Rang und ihrem Job. Jimmy Cross war First Lieutenant und Führer des Trupps. Er trug einen Kompass, Landkarten, wichtige Codes, ein Fernglas und eine Pistole vom Kaliber 45, geladen, 1,3 Kilo schwer. Er trug ein Stroboskop. Und die Verantwortung für das Leben seiner Männer. Mitchell Sanders war Funker. Er trug das PAC-25-Funkgerät, ein höllenschweres Teil, 11,7 Kilo. Inklusive Batterie. Der Sanitäter. Red Kyle. Trug Morphium und Plasma in seiner Leinentasche. Malaria-Tabletten. Heftpflaster, Comics und alles, was so einer braucht. Auch Schokolinsen für die besonders schwer Verwundeten. Alles knapp 10 Kilo schwer. Henry Dobbins ist groß und kräftig. Als MG-Schütze schleppte er die M60. Ungeladen gut 10 Kilo. Dazu die Munition in Gurten, die sich über seine Brust und Schultern spannten. Zwischen 4,5 und 6,8 Kilo schwer. Wir einfachen Kampfschweine tragen Standardausrüstung. M16 Sturmgewehr. Macht ungeladen 3,4, mit vollem Magazin 3,7 Kilo. Abhängig von topografischen oder psychologischen Faktoren trugen die Männer 12 bis 20 Magazine. Normalerweise in Schultergurten aus Stoff. Dadurch stieg die Last um mindestens 3,8, höchstens 6,3 Kilo. Manche Kampfschweine tragen einen 2,7 Kilo Granatwerfer. Leicht eigentlich, wenn die Munition nicht wäre. Eine Granate wiegt 280 Gramm. Normalerweise schleppen wir 25 davon. Nur Lavender, der Angst hatte, trug 34 Stück, als es ihn vor Tanque erwischte. Er fiel unter einer ungewöhnlich schweren Last. Mehr als 10 Kilo Munition, kugelsichere Weste, Helm und Rationen, Wasser, Toilettenpapier, Beruhigungsmittel. Dazu die ungewogene Angst. Ohne zu zappeln. Einfach umgefallen wie ein Riesensandsack. Rums und aus. Nicht so wie im Film, wo die sich noch ewig hin und her wälzen. Einfach platt auf den Rücken, die arme Sau. Das war alles. Es war ein sonniger Morgen im April. Lieutenant Cross quälte sich. Er machte sich Vorwürfe. Der ist tot. Wir nehmen Lavender die schweren Sachen ab. Und Sanders, der Funker, macht die Sache offiziell. Jungs, wir... Mann gefallen, ja? Vordere Hubschrauber an. Ende. Dann wickeln wir Lavender in seinen Poncho. Tragen ihn auf ein trockenes Reisfeld, stellen Posten auf, setzen uns hin und rauchen sein letztes Dope. Bis der Hubschrauber kommt. Lieutenant Cross steht etwas abseits. Ihr schönes Gesicht. Mann, wär ich doch bei ihr. Er dachte, dass er Martha mehr liebte als alles andere. Mehr als seine Männer. Und dass Ted Lavender darum sterben musste. Weil er einfach nicht aufhören konnte, an sie zu denken. Weil er ein Träumer war. Wir trugen Lavender zum Hubschrauber. Danach ließen sie Tanque bombardieren und schauten sich später die Verwüstung an. Zarter Rauch zieht über die verbrannten Hütten. Mittendrin tanzt ein Mädchen. Die Augen halb geschlossen. Nackte Füße, schwarzes Haar, braune Haut. Vielleicht 14. Sie dreht sich langsam im Kreis. Manchmal lächelt sie. Warum tanzt ihr hier so rum, hä? Komm, lass sie doch. Also, ich kapiere das nicht. Sie marschierten weiter, bis es dunkel wurde und gruben sich ein. Immer wieder flüsterte Kiowa ins Dunkel. Einfach umgefallen, der arme Kerl. Nicht zu fassen. Wie ein Sack. Rums und aus. Außer den drei Standardwaffen. M60, M16 und M79. Trugen sie alles Mögliche, das sie zum Töten brauchten. Oder zum Überleben. Wir trugen, was uns in die Hände fiel. M14, K15. Schwedische Ks. Automatische Waffen. Erbeutete AK-47. Simonov Karabiner. Uzis vom Schwarzmarkt. 38er Smith & Wesson. Schrotflinten. Schalldämpfer. Totschläger. Bajonette. C4 Plastiksprengstoff. Die Steinschleuder ist für den Notfall, Mann! Da gibt's nichts zu grinsen. Ist wie der Tomahawk von Kiowa. Klar? Jeder dritte oder vierte Mann trug eine Claymore Antipersonenmine. 1,6 Kilo inklusive Abschussverrichtung. Ja, alle trugen jede Menge Splittergranaten, 400 Gramm pro Stück. Alle trugen mindestens eine M18 Farbrauchgranate, 680 Gramm. Manche trugen Phosphorgranaten. Sie trugen, was sie konnten und mehr. Einschließlich einer stummen Ehrfurcht vor der furchtbaren Kraft ihrer Waffen. Was Martha immer so einfällt. In der ersten Aprilwoche, kurz bevor Lavender starb, bekam Lieutenant Jimmy Cross einen Glücksbringer von Martha. Einen einfachen Kieselstein, 30 Gramm schwer, höchstens. Er war glatt und milchig weiß, orange und violett gesprenkelt, oval, wie ein kleines Ei. Ich habe das Steinchen am Strand gefunden. Da, wo Land und Wasser sich bei Flut berühren, das fand ich so schön. Gleichzeitig getrennt und zusammen sein. So kam First Lieutenant Jimmy Cross zu seinem Talisman. Dann passierte die Sache mit dem Tunnel. Los, Männer! Knobeln! Wie immer! Ach du Scheiße! Aber einer musste hineinkriechen und nachsehen, was da los war. Hier! Wer die 17 zieht, geht rein. Hey, Strunk! Glückwunsch! Strunk lacht kurz auf und macht sich fertig. Wir anderen verteilen uns und sichern die Öffnung. Wir setzen uns. Warten auf ein Geräusch aus der Erde. Stell dir vor, die Tunnelwände kommen immer näher. Huh, alles wird immer enger. Und dann verschluckt dich die Erde. Lass das, Dobbins. Ich sag ja nur, hören wir überhaupt, wenn der schreit? Ey, halt's Maul, Dobbins, ja? Sonst stopfe ich dir deine scheiß Schokolade rein. Sie fragten sich, wer sich wohl trauen würde, ihn wieder herauszuziehen, falls etwas passierte. Das Warten war fast schlimmer als der Tunnel selbst. Es war heiß und sehr still. Die Fantasie war der Killer. Nicht gut. Kiowa hat manchmal so Vorahnungen. Er wirft einen Blick auf die Tunnelöffnung und schaut rüber zum Dorf. Nichts bewegt sich. Keine Wolke. Kein Vogel. Kein Mensch. Wir warten. Rauchen. Und trinken Kool-Aid. Lee Strunk tut mir leid. Mal gewinnst du, Mal verlierst du und manchmal wird das Spiel abgeblasen. Ja, klar. Aha. Lange nicht gehört. Lass dir mal was Neues einfallen. Henry Dobbins verdrückte seine Tropenschokolade. Ted Lavender warf eine Beruhigungspille ein und ging pinkeln. Lieutenant Jimmy Cross wurde unruhig. Vielleicht ist der Tunnel eingestürzt. Ohne es zu wollen, dachte er jetzt an Martha. Er stellte sich vor, sie liegen zusammen da unten, während die Wände nachgaben. Dann wären sie lebendig begraben. Mühsam versuchte er, sich auf den Krieg zu konzentrieren. Auf die Gefahren, die überall lauern. Reiß dich zusammen. Denk an deine Männer, du bist nicht im Feriencamp. Aber seine Liebe war zu groß. Sie drückte ihn nieder. Er war wie gelähmt. Warum schreibt sie dir Gedichte? Warum ist sie so traurig? Warum ist sie so allein? Das lebst du ja so an ihr. Das hatte er ihr einmal gesagt. Doch sie hatte nur genickt und wandte den Blick ab. Als er sie später dann küsste, nahm sie den Kuss ausdruckslos hin, ohne ihn zu erwidern. Jetzt schaut Lieutenant Cross in die Tunnelöffnung. Er lächelt. Dunkel nahm er wahr, wie still der Tag war und wie düster die Reisfelder. Trotzdem schaffte er es nicht, an die Gefahr zu denken. Er war eben nur ein Junge im Krieg. Ein verliebter Junge. Er war 24. Er konnte nichts dafür. Hey Mann, ich glaub's nicht. Da kriecht Lee Strunk aus dem Tunnel. Verdreckt, aber lebendig. Er grinst. Am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten. Na, alter Zombie? Was schön in der Gruft? Lieutenant Cross nickt und schließt die Augen. Wir lachen. Uhu. Mann, willkommen in der Geisterstadt. Lee Strunk jault auch. Wie ein Gespenst. Ein hohes, langgezogenes, erleichtertes Jau. Da passierte es. Ted Lavender kam vom Pinkeln zurück und kriegte eine Kugel in den Kopf. Er fiel um mit offenem Mund. Die Zähne kaputt und am linken Auge eine schwarze Schwellung. Der Wangenknochen weggerissen. Ach du Scheiße. Der Typ ist tot. Was sie trugen, wurde auch vom Aberglauben bestimmt. Lieutenant Cross trug den Glücksstein. Dave Danson trug eine Kaninchenpfote. Henry Dobbins trug die Nylonstrümpfe seiner Freundin um den Hals gewickelt. Und Norman Boker, der ansonsten ein sehr sanftmütiger Mensch war, trug einen Daumen, den Mitchell Sanders ihm geschenkt hatte. Bitteschön. Kein Blut dran. Ganz picobello. Der Daumen war dunkelbraun. Fühlte sich an wie Gummi und wog höchstens 100 Gramm. Er stammte von einem toten Vietcong, einem Jungen von ca. 16 Jahren. Sie hatten ihn in einem Bewässerungsgraben gefunden. Schlimm verbrannt. Fliegen in Mund und Augen. Als er starb, hatte er einen Beutel Reis getragen, ein Gewehr und 3 Magazine Munition. Wenn ihr mich fragt, gibt's da ganz klar eine Moral. Sanders mal wieder mit seiner Moral. Er greift nach dem Handgelenk des toten Jungen und schweigt eine Weile. Als ob er ihm den Puls fühlt. Dann tätschelt er ihm fast liebevoll den Bauch und hackt ihm mit Kiowas Tomahawk den Daumen ab. Und wo ist jetzt die Moral? Moral? Hast du doch gesagt, die Moral. Sanders wickelt den Daumen in Toilettenpapier und schenkt ihn Norman Boker. Mann, du schnallst doch gar nichts. Wie in der Fernsehserie, früher. Mobil und bewaffnet, allzeit bereit. Also ich sehe da keine Moral. Selbstschuld, Mann. Leck mich. Sie trugen Briefpapier. Bleistifte und Füllhalter. Sie trugen Spiritus. Sicherheitsnadeln, Leuchtfallen, Signalmunition. Erbeutete Räucherstäbchen und lächelnde Buddha-Figuren und vieles mehr. Der Nachschub war unerschöpflich. Zweimal die Woche kommen die Hubschrauber mit all dem Zeugs aus der Kriegsschatulle. Die Früchte der Wissenschaft, der Waffenschmiede in Hartford, der Konservenfabriken, der Wälder in Minnesota, der Werkhallen, der unendlichen Weizen- und Maisfelder. Sie waren beladen wie Güterzüge. Alles trugen sie auf dem Rücken, auf den Schultern. Das war ihre Konstante im Chaos. Sie würden immer etwas zu tragen haben. Sie trugen zusammen an der Last der Erinnerung. Oft trugen sie sich gegenseitig. Sie trugen Infektionen in sich. Sie trugen Rangabzeichen. Sie trugen Läuse und Blutegel. Sie trugen den Himmel. Sie bewegten sich wie Maultiere. Bunte Eier zu Ostern und Wunderkerzen am 4th of July. Wassermelonen, Sonnenbrillen, Wollpullover. Black Flag Insektengift, leere Sandsäcke, Sonnenöl. Schachspiele, Basketbälle, vietnamesisch-englische Wörterbücher. Der Verhaltenskodex. Vietnam, das war keine Schlacht. Nur ein endloser Marsch von Dorf zu Dorf. Wir marschierten automatisch. Weil? Weil wir so trainiert waren. Sie hatten ihre Prinzipien in den Füßen. Sie durchsuchten die Dörfer, ohne zu wissen, wonach. Stießen gleichgültig Reistöpfe um, tasteten Kleinkinder nach Waffen ab, sprengten Tunnel, legten manchmal Feuer, sammelten sich und zogen weiter zum nächsten Dorf, wo sich alles wiederholen würde. Sie trugen ihr Leben. Der Druck war enorm. Nachdem Lavender mit dem Hubschrauber weg ist, führt Lieutenant Jimmy Cross uns nach Tanque. Wir brennen alles nieder. Wir erschießen Hühner und Hunde. Wir machen das Dorf dem Erdboden gleich. Wir fordern Artillerie an und schauen zu, wie es verwüstet wird. Dann marschieren wir noch ein paar Stunden durch den heißen Nachmittag. Und als es dunkel wird und Kiowa immer wieder erzählt, wie Lavender gestorben ist, merkst du, dass Lieutenant Cross zittert. Er kämpft mit den Tränen. Mit seinem Spaten, der gut 2 Kilo wiegt, schaufelt er ein Loch in die Erde. Er schämte sich. Er hasste sich. Er hatte Martha mehr geliebt als seine Männer. Aber jetzt war Schluss mit den Briefen. Er hockt in seinem Schützenloch und weint. Er hört überhaupt nicht mehr auf. So möchte ich mal trauern können. Ich sehe ihn einfach nur umfallen wie ein Sack. Rums und aus. So viel steht fest. Cross hat ein Herz. Klar, was denn sonst? Nein, echt jetzt. Dem geht das an die Nieren. Zum Teil trauerte Jimmy Cross um Ted Lavender. Vor allem aber um Martha und um sich. Weil Martha in eine andere Welt gehörte, die nicht ganz wirklich war. Und weil er wusste, dass sie ihn niemals lieben würde. Wie ein Sack. Ich schwör's. Lieutenant Jimmy Cross sah in die Nacht hinaus. Die Luft war schwer und feucht. Dichter, warmer Nebel über dem Reisfeld. Es war so still wie immer, bevor der Regen kam. Ey, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich soll das Maul halten? Kluge Rotaut. Halt's Maul, okay? Kiowa zuckte mit den Achseln und zog die Stiefel aus, obwohl er gern noch etwas gesagt hätte. Er schlug sein neues Testament auf und legte es sich als Kissen unter den Kopf. Er genoss den Geruch des Buchs, auf dem er lag. Leder, Druckfarbe, Papier und Leim. Er freute sich über die Geräusche der Nacht. Sogar seine Müdigkeit tat ihm gut. Die steifen Muskeln, das Kribbeln im Körper. Er freute sich, dass er nicht tot war. Und er freute sich über die Nebelschwaden, die um ihn herum aufzogen, über die feuchte Erde, die Bibelgerüche und den wohligen Trost der Nacht. Manchmal überfällt uns die Panik. Dann wird gebrüllt, gezappelt, gestöhnt. Wir schreien nach dem lieben Gott. Wir schießen wild um uns und schluchzen und betteln. Der Krach soll endlich aufhören. Wenn das Feuer dann eingestellt ist, blinzeln wir und schauen uns vorsichtig um. Wir schämen uns, schieben das Gefühl gleich wieder weg. Wir zwingen uns aufzustehen. Wie in Zeitlupe, Bild um Bild, setzt sich die Welt wieder zusammen. Erst die totale Stille, dann kommt der Wind, dann die Sonne, dann Stimmen. Nach einer Weile sagt irgendwer: Echt jetzt? Ich hätte mir fast in die Hose geschissen. Es war die Last des Lebens. Sie hatten Angst vor dem Sterben. Mehr aber noch davor, sich diese Angst anmerken zu lassen. Sie machten Witze und pumpten sich auf, um ihre Verletzlichkeit zu verbergen. Als Soldaten redeten sie in ihrem Slang, derb und brutal. Sie flachsten über den toten Lavender. Wir rauchen Lavenders Dope und warten auf den Hubschrauber. Wir zwingen uns zu lachen. Wir waren hart. Wir trugen den emotionalen Ballast des potenziellen Todeskandidaten. Wir trugen Trauer, Angst, Liebe, Sehnsucht. Keine greifbaren Größen. Wir trugen an peinlichen Erinnerungen. Alle trugen an ihrer Feigheit, dem Impuls wegzulaufen. Wir trugen unseren guten Ruf. Männer töteten und starben, weil es ihnen peinlich gewesen wäre, es nicht zu tun. Deshalb waren wir überhaupt hier in Vietnam. Oft träumen wir vom Flug in die Freiheit. Nachts, wenn wir Wache schieben. Dann werden wir von Jumbojets ausgeflogen. Du hebst ab, alles wird leicht. Du fliegst über Berge und Meere nach Amerika. Du fliegst über Farmen und schlafende Großstädte, Friedhöfe, Highways und die Neonlichter von Mama Burger. Du rufst: Sorry, ihr Scheißer, ich bin raus hier. Am Morgen nach Ted Lavenders Tod hockte Jimmy Cross in seinem Schützenloch und verbrannte Marthas Briefe und die beiden Fotos. Schluss damit. Du bist Soldat. Der Morgen ist nass und verschwommen. Der Nebel geht über in Regen. Lieutenant Cross holt die Landkarte raus. Er lächelt ganz leicht. Wir packen unser Zeug und marschieren nach Westen, wo das Land auf den Karten schön grün und einladend aussieht. Jimmy Cross spürte eine neue Härte in sich. Ab jetzt hieße es Disziplin und kein Gehampel mehr. Seine Männer würden murren und ihn weniger mögen. Doch Jimmy Cross wusste, dass es nicht seine Pflicht war, geliebt zu werden, sondern zu führen. Die Liebe hatte keine Bedeutung mehr. Ich bin jetzt 43. Vietnam ist lange her und immer noch verfolgen mich die Kriegsgeschichten. Es ist eine Obsession. Als Schriftsteller findet man den Stoff im eigenen Leben. Ich weiß, ich sollte das alles vergessen, aber ich habe überlebt. Ich kann erzählen. Und darum sitze ich seit Jahrzehnten an der Schreibmaschine und sehe hinter den Wörtern, wie Kiowa in dem schlammigen Scheißefeld versinkt oder wie Kurt Lemmon zerfetzt im Baum hängt. Und während ich darüber schreibe, passiert es wieder. Hier und jetzt. Kiowa schreit um Hilfe. Kurt Lemmon tritt aus dem Schatten ins Sonnenlicht. Sein braunes Gesicht glänzt. Er ist schön. Dann fliegt er zerfetzt in den Baum. Das Schreckliche hört nie auf. Es kommt wieder. In Bruchstücken. Sie wiederholen sich. Ständig. Auch die schönen Momente. Auch die schönen Momente. Ja, manchmal ist der Krieg wie ein Ping-Pong-Ball. Wenn du ihm Schnitt gibst, kannst du ihn tanzen lassen. Sanders sitzt müde unter einem Banyanbaum, popelt sich geduldig die Läuse vom Körper, steckt sie in einen blauen Briefkuvert und schickt es an seine Einberufungsbehörde. Boker und Dobbins spielen jeden Abend Dame. Wortlos. Eine Partie nach der anderen. Die Farbe des Himmels geht langsam von rosa zu violett über. Auf dem Brett ist alles beruhigend, sauber und klar. Nur Quadrate und nirgendwo Tunnel, Berge oder Dschungel. Du weißt genau, woran du bist. Der Feind ist sichtbar. Es gibt Regeln. Hey, Lavender, wie ist der Krieg denn heute? Und Ted, voll auf Droge, grinst. Easy, Mann. Heute habe ich einen richtig schönen Krieg. Oder ein anderes Bruchstück. Es ist Nacht. Hey, O'Brien. Ich würde mir so wünschen, dass mein Dad auf die Orden pfeift. In jedem Brief der Satz: Junge, wie ich mich auf die Orden freue. Wir waren alle so um die 19 und oft richtig albern. Die Stimmung war dann fast verspielt. Wie bei einem Sportevent an einer exotischen Reformschule. Kiowa bringt Red Kiley und Dave Jensen den Regentanz bei. Sie brüllen laut und hüpfen vor den Dorfbewohnern rum, die den Mund nicht mehr zukriegen. Zum Totlachen. Es gibt keinen Regen, klar. Hey Dave! Hey! Kiowa, und jetzt? Die Erde ist langsam, aber der Büffel ist geduldig. Der Regen. Wo ist der Regen? Okay. Regen, Mann. Ja, okay, der Regen. Wo ist der Regen, Mann? Und wenn du als Autor gerade denkst, na, ist doch ganz lustig, was dir heute zum Krieg einfällt, hörst du hinter dir Gewehrfeuer. Dann ist er wieder da, der rote Lehmpfad vor dem Dorf Maike. Die Handgranate, der schlanke, tote, zierliche junge Mann um die 20. Und Kiowa ist da, wie er sagt, was hättest du denn machen sollen, Tim? Du hattest keine Wahl. Hey Tim, alles klar bei dir? Sag was, O'Brien. Ich bin jetzt 43 Jahre alt und der Krieg kommt immer wieder. Und mit ihm kommen die Geschichten. Geschichten sind für die Ewigkeit. 3. Lange nach dem Krieg kommt Jimmy Cross mich einmal besuchen. Wir sitzen an meinem Küchentisch. Vor uns ein Stapel alter Fotos aus Vietnam. Nicht zu fassen. Was waren wir für Milchgesichter? Hier, Ted Lavender. Das habe ich mir nie verziehen, sagt Jimmy. Das macht mich heute noch fertig. Ich nicke. Dann lange Stille. Wir steigen vom Kaffee auf Gin um und lachen bald über ein paar verrückte Stories von damals. Wie der bekloppte Dobbins die Nylonstrümpfe seiner Freundin um den Hals trug, auch als sie ihn schon verlassen hatte. Und der alte Kiowa auf Kriegspfad mit Opas Tomahawk. Dann lacht Jimmy über Red Kiley, der Wahnsinnstyp, ein Sanitäter mit Comics im Gepäck, in Vietnam. Gegen Mitternacht sind wir so angetrunken, dass ich mich endlich traue zu fragen, was das eigentlich war mit Martha. Cross ist erstaunt. Was wir Schriftsteller uns so alles merken? Er lächelt, geht kurz hoch ins Gästezimmer und hält mir dann das Foto von Martha unter die Nase. Da steht sie vor der Backsteinmauer im Schatten des Fotografen. Hast du das nicht verbrannt? Jimmy starrt mit leuchtenden Augen auf das Bild und zuckt mit den Schultern. Ja, habe ich. Das ist ein neuer Abzug. Den habe ich von Martha. Ja, sie sind sich noch einmal begegnet. 1979, bei einem College-Treffen. Martha war Missionarin und hat nie geheiratet. Sie reden lange. Nach 8 Stunden erzählt er ihr, wie er ihr Foto verbrannt hat und dass er sie immer noch liebt. Martha sagt nichts und verabschiedet sich. Am nächsten Morgen schenkt sie ihm das Foto. Und bei mir in der Küche schüttelt Jimmy den Kopf. Egal, sagt er schließlich. Ich liebe sie halt. Ich werde sie immer lieben. Was soll's? Ich bringe Jimmy zum Wagen. Weißt du, ich schreibe gerade über uns damals. Keine schlechte Idee. Vielleicht liest sie's ja und überlegt sich's nochmal. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mach einen Helden aus mir, ja? Tapfer, schneidig und so. Und tu mir einen Gefallen. Schreib nichts über. Na, du weißt schon. Versprochen. Verlass dich drauf. 4. 4. Manche Geschichten kommen erst nach 20 Jahren hoch. Warum? Vielleicht träumt man dann nachts besser. Es ist Sommer, 1968. Ich bin 22, habe das College hinter mir und finde das Leben überschaubar. Ich weiß, was gut und böse ist. Genau wie Lonesome Rider, das Idol meiner Teenagerjahre, bin ich, Tim O'Brien, der stille Held, der Rächer der Enterbten. Ich bin entspannt. Es geht mir gut. Ich habe gejobbt in diesem Sommer und die Dinge auf mich zukommen lassen, bis es mich im Juni 1968 eiskalt erwischte. Ich kam gerade vom Golfspielen nach Hause. Es war schwül, drückend und merkwürdig still. Im Flur lag ein offizielles Schreiben. Ich las und bekam plötzlich Ohrensausen. Blut schoss mir in den Kopf. Die Einberufung. Ich war 21. Das soll wohl ein Witz sein. Was hab ich denn damit zu tun? Ich bin ein Liberaler und kein Soldat, verdammt nochmal. Mir stand doch die ganze Welt offen. Meinen Magister hatte ich mit Bestnote gemacht und das Promotionsstipendium für Harvard in der Tasche. Die haben sie wohl nicht mehr alle. Ich finde schon die Pfadfinder scheiße und die Camperei mit all dem Dreck und den Zelten und den Mücken. Was war das überhaupt für ein Krieg, fragte ich mich. Die Faktenlage war so konfus. Wer hatte angefangen? Worum ging es da? Ich war und bin immer noch der Meinung, dass man keinen Krieg führen soll, ohne zu wissen, warum. Das muss erst einmal geklärt werden. Sobald es Tote gibt, ist es zu spät. Ich steckte den Brief in die Tasche und sagte keinem etwas davon. Von Tag zu Tag wurde er schwerer. Was für ein scheiß Job. Zum Kotzen. Ich war Tierkörperreiniger im Schlachthof, was mir jetzt geradezu symbolisch vorkam. Nur tote Schweine, 8 Stunden am Tag. Mit einer Riesenspritzpistole schoss ich Blutklümpchen aus den Kadavern und stand den ganzen Tag in einem feinen roten Dunst. Danach stank ich selbst nach totem Schwein. Du kannst doch abhauen. Nach Kanada. Mitte Juli kam mir zum ersten Mal die Idee. Bis zur Grenze waren es nur 8 Autostunden. Hau ab, dachte ich, und im nächsten Moment... Unmöglich. Was sollen die Leute sagen? Dann wieder... Hau ab! Das ist ein furchtbarer Zustand. Schizophren. Dann kam der Zusammenbruch. Ich stand zwischen den Schweinehälften am Band, ließ einfach die Spritzpistole fallen und fuhr heim. Ich packte den Koffer und ging in die Küche. Da stand der alte Toaster, das Telefon, die rosa-weißen Arbeitsplatten. Alles im strahlenden Sonnenlicht. Mein Zuhause, mein Leben. Bin weg. Melde mich bald. In Liebe, Tim. Ich fuhr wie in Trance nach Norden. Das Adrenalin trieb mich voran. Am nächsten Morgen stand ich am Rainy River, der Minnesota von Kanada trennt. So still hier. Totale Wildnis. Ich suchte einen Unterschlupf. Um die Mittagszeit sah ich die Tip-Top Lodge, ein altes Angelcamp. 8 oder 9 kleine, gelb gestrichene Hütten, dicht gedrängt auf einer Halbinsel im Rainy River. Suchst du was? Elroy Birdle. Der war 81, hager, fast völlig kahl und hatte extreme Falten. Der Mann ist der Held meines Lebens. Er hat mich gerettet. Was stehst du denn da? Was? Komm rein. Er war im entscheidenden Augenblick für mich da. Um 6:30 wird gegessen. Magst du Fisch? Ich esse alles. Gut. Es gab nur uns beide, keine anderen Gäste. Vormittags sind wir gewandert und abends nach dem Essen haben wir Scrabble gespielt. Er stellte keine Fragen. Es war auch nicht nötig. Er konnte sich alles zusammenreimen. Im Oktober 1968 verbrannten zahllose junge Männer öffentlich ihre Wehrpässe. Und Kanada lag am anderen Ufer des Rainy River. Dir wird schlecht. Du musst dich übergeben. Und dann dieser Schweißausbruch, der einfach nicht aufhört. Nachts kannst du nicht schlafen. Los, geh zum Fluss runter, schnapp dir Elroys Boot und ab nach Kanada. Du bewegst dich nicht. Irgendetwas hält dich mit aller Macht zurück. Die Angst vor der Feigheit. Die Tage waren kühl und klar, die Nächte sehr dunkel. Ich half Elroy an 2, 3 Nachmittagen das Camp winterfest zu machen, fegte die Hütten aus und zog die Boote an Land. Der alte Mann nimmt einen Fisch aus. Er legt das Messer weg und sieht dich an, als ob jetzt die schwierige Frage kommt. Aber er schüttelt den Kopf und arbeitet weiter. Er beherrscht sich. Er horcht dich nicht aus. Er will nicht, dass du lügen musst. Du erzählst von deinem Job in der Fleischfabrik und hörst einfach nicht mehr auf zu reden. Ich schulde dir Geld, weil du mir ausgeholfen hast. Was hast du verdient bei deinem Job? Zu wenig. Mieser Job. Kann man wohl sagen. Ich gebe dir $15 die Stunde, macht insgesamt 375. Davon ziehen wir 260 ab für Unterkunft und Verpflegung, bleiben noch 115. Ja, los, nimm schon. Und lass dir mal wieder die Haare schneiden. Ich wollte das Geld nicht. Aber am nächsten Tag lag ein dickes Kuvert auf meinem Tisch. Für den Notfall. Er weiß Bescheid. An meinem letzten Tag, dem 6., fuhren wir zum Fischen auf den Rainy River. Es war ein kalter, sonniger Nachmittag. Das kleine Boot schaukelte heftig im scharfen Nordwind, als wir ablegten. Die Welt um uns herum kam mir unendlich groß vor, menschenleer und abweisend, nichts als Bäume, Himmel und Wasser. In der Luft ein spröder Oktobergeruch. Du sitzt lange da mit gesenktem Kopf. Der Außenbordmotor dröhnt, dein Kopf rauscht. Dann hebst du den Kopf und siehst direkt vor dir das kanadische Ufer. Du siehst das zarte Geflecht der Laubbäume, die Struktur des Bodens, die braunen Nadeln unter den Kiefern. Du schaust dich um. Elroy sitzt mit dem Rücken zu dir. Sein Blick fixiert den Schwimmer der Angel. Das hat er geplant. Tränen schießen dir in die Augen. Ein starker Druck in der Brust schnürt dir die Luft ab. Du kannst nicht davonlaufen. Es geht einfach nicht. Du schluchzt vor dich hin. Der alte Mann tut so, als ob er nichts merkt. Er holt die Leine ein. Ihr fahrt zurück. Ich wusste, dass ich in den Krieg ziehen würde. Ich würde töten und vielleicht sterben, weil es mir peinlich war, wegzulaufen. O'Brien, der mutige Lonesome Rider, war eine Illusion. Genauso wie Kanada auf der anderen Seite. Das war das Traurige. Deshalb saß ich im Boot und weinte. Es ist trübe an deinem 7. Morgen. Du lässt sein Kuvert mit den Dollars auf dem Tisch liegen, steigst in dein Auto, fährst los. Erst durch die Nadelwälder, dann durch die Prärie, dann nach Hause. Und dann weiter nach Vietnam, wo du Soldat sein wirst. Ich habe überlebt, aber meine Geschichte hat trotzdem kein Happy End. Denn ich war ein Feigling. Ich zog in den Krieg. 5. Eine wahre Geschichte. Ich hatte einen Kumpel, Rob Kiley. Wir nannten ihn Red, die Ratte. Dann starb sein Freund und er setzte sich hin und schrieb einen Brief an dessen Schwester. Er war ein so cooler Typ. Es war ein guter Brief. Sehr persönlich. Ergreifend. Red fing fast an zu flennen. Er wurde richtig rührselig. Mit ihrem Bruder kam es ihm so vor, als wäre der Krieg nur zum Spaß da. War ja auch für jeden Mist zu haben. Dörfer anzünden und so. Ja, er war sein bester Freund. Eine verwandte Seele, wie sein Zwilling. Red wollte sie besuchen. Nach dem Krieg. Und was passierte? Fotze. Red wartete 2 Monate. Keine Antwort. Eine wahre Kriegsgeschichte ist nicht moralisch. Sie bildet nicht. Sie hält keinen Mann davon ab, das zu tun, was Männer schon immer getan haben. Kriegsgeschichten erkennen sie daran, dass sie peinlich sind. Was hat Kylie gesagt? Fotze, nicht Schlampe. Er starrte uns an mit seinen traurigen Killeraugen und sagte, Fotze, weil sein Freund tot war. Die Obszönität passt Ihnen nicht? Dann vergessen Sie das mit der Wahrheit. Der Krieg versaut auch die Sprache. Der Tote hieß Kurt Lemmon. Wir überqueren einen schlammigen Fluss und marschieren Richtung Westen auf die Berge zu. Dann machen wir Rast an einer Kreuzung im tiefsten Dschungel. Kurt Lemmon und Red Kylie machen sofort Quatsch, wie auf einem Wandertag. Sie sind Kumpel, sie checken den Krieg einfach nicht. Wow, wow, hey. Hey, los, los, fang die Granate! Wow. Und jetzt? Hä? Du! Oh, Schlappschwanz! Hey, selber Schlappschwanz! Los, mach sie! Die Nebelgranate macht nur Plopp. Rauch steigt auf. Sie lachen. Ich war dabei. Das ist die reine Wahrheit. Noch heute liegt die Wegkreuzung vor mir. Die Bäume. Das leise Tropfen dahinter. Es riecht nach Moos. Mitchell Sanders spielte mit seinem Jojo. Norman Boker, Kiowa und Dave Jensen dösten. Und um uns herum die zerklüfteten grünen Berge. Alles ist still, bis auf das Lachen. Dann dreht sich Sanders zu mir um und nickt so komisch. Da, ein Geräusch. Ein Zünder? Ich schaue mich um. Lemmon tritt aus dem Schatten der Bäume ins Licht. Sein Gesicht ist braun. Es glänzt. Irgendwie magisch. Als er stirbt, sieht es fast schön aus. Umfangen vom gleißenden Sonnenlicht wird er in den weiß blühenden Baum geschleudert. Jede Kriegsgeschichte, vor allem die wahre, macht es schwer zu unterscheiden zwischen dem, was wirklich geschah, und dem, was nur so schien. Was zu geschehen scheint, wird selbst zum Geschehen und muss auch so erzählt werden. Die Perspektiven verschieben sich. Wenn eine Sprengfalle explodiert, schließt man die Augen, duckt sich und löst sich aus dem eigenen Körper. Wenn ein Mann stirbt, Kurt Lemmon zum Beispiel, sieht man erst weg, dann kurz hin und schnell wieder weg. Die Bilder vermischen sich. Man übersieht viel. Und wenn man es später erzählt, lässt das Surreale der Situation die Geschichte unwahr erscheinen, obwohl es die nackte Wahrheit ist. So geht es mir bei dieser Geschichte. Ich habe sie schon oft erzählt und immer ein wenig anders. Aber jetzt erzähle ich, was wirklich geschah. Lemmon ist tot. Wir ziehen weiter. Später findet Red ein Wasserbüffelkälbchen mit großen Augen und samtweicher Nase. Red streichelt das Kälbchen. Dann geht er einen Schritt zurück und schießt ihm ins rechte vordere Knie. Das Tier gibt keinen Laut von sich. Es sackt zusammen und steht wieder auf. Red schießt ihm ein Ohr ab. Dann zielt er ins Hinterteil und in den kleinen Höcker. Er setzt ihm die Gewehrmündung ans Maul und schießt es weg. Keiner sagt etwas. Alle sehen zu. Kurt Lemmon ist tot. Red hat seinen besten Freund verloren. Die wahre Kriegsgeschichte hat oft keine Pointe. Oder du kapierst erst 20 Jahre später im Schlaf, was das Ganze sollte. Dann wachst du auf, weckst deine Frau und erzählst ihr die Geschichte. Und wenn du zum Schluss kommst, ist die Pointe wieder weg. Ihr zwei, O'Brien Jensen. Ihr klettert hoch und holt ihn da runter. Diese Geschichte raubt mir den Schlaf. When I was just a lad of 10, Ich sehe, wie Lemon sich zur Seite dreht. Er lacht und sagt etwas zu Red Kiley. Dann tritt er mit einem Halbschritt vom Schatten ins Sonnenlicht und weg ist er, in die Luft gesprengt. Armknochen, Hautfetzen und etwas Nasses, Gelbes. Es lässt mich bis heute nicht los. Wie Jensen singt? Sie sitzen im Baum und werfen runter, was von Lemon übrig ist. 20 Jahre später sehe ich immer noch die Sonnenstrahlen auf Lemons Gesicht. Ich sehe, wie er sich umdreht, zu Kylie schaut und lacht, wenn ich das Bild nur richtig zu fassen bekäme. Wie sich die Sonnenstrahlen um ihn zusammenziehen, wie sie ihn in den Baum schleudern. So als hätte das Licht ihn getötet mit einem blendenden Blitz. Dann wäre die Geschichte wahr, weil Lemon genau das gedacht haben muss. In der wahren Kriegsgeschichte geht es nie um den Krieg. Es geht um die Morgendämmerung am Fluss. Wenn du weißt, dass du darüber musst, in die Berge marschieren und Dinge tun, vor denen du Angst hast. Es geht um Liebe und Erinnerung. Es geht um Leid. Und um Schwestern, die nicht zurückschreiben. Sechs. Was hättest du denn machen sollen, Tim? Du hattest keine Wahl. Sein Kiefer steckt in der Kehle. Oberlippe und Zähne sind weg. Ein Auge ist zu. Das andere ein sternförmiges Loch. Hey. Tim. Alles klar. Die Augenbrauen dünn und geschwungen. Die Nase heil. An einem Ohrläppchen ein feiner Riss. Die schwarzen Haare sauber. Sag was, O'Brien. Sommersprossen auf der Stirn, saubere Fingernägel. Die linke Wange in drei fransigen Streifen abgeschält, die rechte glatt und haarlos. Auf dem Kinn ein Schmetterling. Der Hals bis zur Wirbelsäule aufgerissen. Das hat ihn getötet. Da liegt er mit dem Gesicht nach oben in der Mitte des Pfades. Ein schlanker, toter, zierlicher junger Mann. Knochige Beine, schmale Taille, lange, schöne Finger. Ein goldener Ring an der rechten Hand. Schmale Brust. Vielleicht ein Akademiker. Ja, Mann. Den scheiß Reisfresser hast du erwischt. Verpiss dich, Asa. Vielleicht war er so alt wie du. Geboren in Maike, in der Nähe der Küste, wo seine Familie seit Jahrhunderten als Bauern lebte. Sein Vater, zwei Onkel und viele Nachbarn kämpften schon gegen die Franzosen. Er war kein Kommunist. Er war ein normaler Bürger. Hey, ich sag doch bloß, was Sache ist. Hau ab, Mann! Der Mann war bestimmt kein Kämpfer. Dazu war er viel zu zart. Er liebte Bücher und wollte Mathematiklehrer werden. Ist doch wahr. Toter geht's nicht. Hör nicht auf den Scheißkerl, Tim. Nachts hatte er gehofft, dass er nie würde kämpfen müssen. Er wollte lernen. Er hoffte, dass die Amerikaner bald wieder abziehen. Komm, Tim. Steig nicht so an. Das sternförmige Loch ist rot und gelb. Oberlippe, Zahnfleisch und Zähne sind weg. Der Hals ist nass. Von all dem Blut. Der Schmetterling krabbelt ihm über die Stirn. Tim, es ist Krieg. Der Typ hatte eine Knarre. Hör endlich auf, ihn anzustarren. Die kleinen blauen Blumen am Wegrand wie Glöckchen. Sein Kopf ist zur Seite gedreht in ihre Richtung. Er liegt halb im Schatten, seine linke Wange in drei fransigen Streifen. Er blutet immer noch. Er wirkt wie lebendig. Jetzt komm schon! Saubere Fingernägel. Ein goldener Ring an der rechten Hand. Schmale Brust. Ein Akademiker vielleicht. Der Mann, den ich getötet hatte, kam aus einer armen Familie und trotzdem hat er jahrelang studiert. Mathematik. Alles klar? Beim Studium in Saigon verliebte er sich. Ein 17-jähriges Mädchen, das ihm sagt, wie schön seine Handgelenke sind und seine schlanke Taille. Und dann, eines Abends, haben sie die Ringe getauscht. Jetzt war sein Auge ein Stern. Wir hatten den alle im Visier. Er hat Blütenstaub auf seiner Nase. Der Schmetterling ist weg. Jetzt bückt sich Kiowa zu ihm hin und durchsucht ihn. Auf seiner Stirn glitzern Schweißperlen. Sein Blick wandert vom Himmel zu dem Toten, dann auf seine Fingerknöchel. 5 Minuten noch, Tim. 5 Minuten. Dann geht's weiter. Das eine Auge changierte von rot nach gelb. Der Kopf ist verdreht. Und der tote Junge starrte leer auf etwas hinter den Glockenblumen. Saubere Fingernägel, saubere Haare. Vielleicht war er nur einen Tag Soldat. Nach der Uni kehrte der Mann, den ich getötet habe, mit seiner jungen Frau nach Maike zurück. Er schloss sich dem 48. Vietcong-Bataillon an. Er wusste, dass er schnell sterben würde. In einem Lichtblitz. Kiowa deckt die Leiche mit seinem Poncho zu. Na bitte. Du siehst schon viel besser aus, Tim. Jetzt sag doch was! Er war ein schlanker, toter, fast zierlicher junger Mann. Ungefähr 20 Jahre alt. Er lag auf der Erde, ein Bein abgeknickt, den Kiefer in seiner Kehle. Ein Auge war zu. Das andere war ein sternförmiges Loch. 7. 7. Es gab keine Musik. Das Dorf war plattgebombt. Und das Mädchen tanzte, die Augen halb geschlossen, die Füße nackt. Sie war vielleicht 14, hatte schwarzes Haar und braune Haut. Warum tanzt die so? Über Funk ließ Lieutenant Cross die Kampfhubschrauber abziehen. Das Mädchen tanzte meistens auf den Zehenspitzen. Sie trippelte mit kleinen Schritten vor ihrem Haus herum, drehte sich langsam im Kreis und lächelte manchmal in sich hinein. Ist doch egal. Die tanzt halt. Wir fanden ihre Familie. Alle tot. Schlimm verbrannt. Das Mädchen tanzte weiter. Sie legte die Hände an die Ohren, was bestimmt etwas zu bedeuten hatte. Sie wiegte sich anmutig in den Hüften. Ich kapier das nicht. Der Rauch trieb über den Ort wie ein dünner Nebelschleier. Tote Schweine lagen herum. Das Mädchen drehte sich langsam im Kreis und tanzte durch den Rauch. Ein verträumter Ausdruck lag auf ihrem Gesicht. Sie schien ruhig und gefasst. Wahrscheinlich irgend so ein komisches Ritual, ne? Die tanzt einfach gern. Am Abend, wir waren schon weit weg von dem qualmenden Dorf, machte Asa sich über das Mädchen lustig. Er drehte sich, legte die Hände an die Ohren und wackelte sexy mit den Hüften. Da packte ihn Dobbins von hinten, hob ihn hoch und trug ihn zu einem tiefen Brunnen. Soll ich dich reinwerfen? Dann tanz vernünftig. 8. 8. Der Krieg war vorbei. Und Norman Booker fühlte sich fremd. Immer und überall. An diesem Tag war er schon ein paar Mal im Chevy seines Vaters die 7 Meilen um den See gefahren. Ab und zu sah er zu den Booten hinaus. Es war Sonntag, es war Sommer und die Stadt kam ihm vor wie immer. Niedrige Häuser, schmucke Vorgärten, Panoramafenster, Bootsstege. Als Norman Booker noch zur Highschool ging, war er hier oft mit Sally Kramer unterwegs gewesen. Manchmal auch mit seinen Freunden, um wichtige Dinge zu besprechen. Gibt es einen Gott? Oder ein Kausalprinzip? Der Krieg lag noch in weiter Ferne. Der See war schon immer da. Er war der Stolz der Stadt. Vor allem im Sommer. Wie eine Sonne funkelt. Es war der 4th of July. Und das Feuerwerk würde sich später auf der Oberfläche spiegeln. Jetzt, am Nachmittag, lag der See still da. 7 Meilen im Umfang. 25 Minuten in langsamer Fahrt. Zum Schwimmen weniger geeignet. Sein Freund Max war hier ertrunken, der so gerne über Gott nachdachte. Das sag ich doch gar nicht. Ich meine bloß, dass er als Vorstellung sogar nötig ist, so als letzter Grund in der Kette von Ursache und Wirkung. Jetzt wusste Booker Bescheid. Vielleicht. Vor dem Krieg waren sie zusammen um den See gefahren. Jetzt war Max nur noch Vorstellung. Fast alle anderen Freunde waren nach Sioux City gezogen. Und die Mädchen aus der Highschool waren fast alle verheiratet. Auch Sally Kramer. Die Stadt war ihm fremd. Sally verheiratet, Max ertrunken und Dad schaut zu Hause Baseball. Und Booker, wie auf der Erdumlaufbahn, drehte im Chevy die nächste Runde um den See. Es war heiß. Er schaltete die Klimaanlage an. Auch das Radio. 2 kleine Jungen liefen am Straßenrand, kickten Steinchen und spielten Anhalter. Sie trugen Rucksäcke und Spielzeugknarren. Booker hupte ihnen zu. Sie reagierten nicht. Er fuhr zum 6. Mal an ihnen vorbei. 42 Meilen, 3 Stunden ohne Pause. Muss so 5 Uhr sein. 20 nach höchstens. Darauf war er stolz. Das hatte er im Krieg gelernt. Die Zeit ohne Uhr zu schätzen. Er lag fast nie daneben. Hey, der Trick könnte Sally gefallen. Hey, Sally, wow, wie geht's dir? Ja, danke, gut. Schön, dich zu sehen. Schon so lange her, bla bla bla. Ey, du, bei mir auch. Alles bestens. Naja, du weißt schon, so dies und das. Oh, sorry. Ich glaube, ich muss los. Ist schon 5:45? Sie schaut auf die Uhr. Wow, wie hast du das denn gemacht? Und ich sag, ach, das lernt man so im Krieg. Reine Übungssache. Er würde ganz locker plaudern und ihr nichts erzählen. Vielleicht würde er sogar fragen, na, und wie bekommt ihr die Ehe? Ganz egal, was sie sagen würde, er würde nicken. Und kein Wort darüber, dass er beinahe den Silverstar für Tapferkeit bekommen hätte. Er kam zum Slater Park, fuhr über den Damm und am Sunset Park vorbei. Wäre Sally nicht verheiratet und sein Dad nicht so ein Baseball-Fan, hätte man jetzt vielleicht reden können. Hi, Dad. Hi. Jetzt erzähl doch mal vom Silverstar. Ich hab ihn doch nicht gekriegt, Dad. Fast, aber nicht ganz. Ha? Und sein Dad hätte genickt, weil er ja wusste, dass nicht jeder tapfere Mann eine Auszeichnung kriegt. Vielleicht hätte Norman dann die 7 Orden aufgezählt, die er tatsächlich bekommen hatte. Die Combat Infantryman's Badge? Die Air Medal? Die Army Commendation Medal? Die Good Conduct Medal? Die Vietnam Campaign Medal? Den Bronze Star? Das Verwundetenabzeichen Purple Heart? Das war doch auch schon was, oder nicht? Aber um ein Haar hätte ich noch den Silver Star gekriegt. Und wofür? Ach, das ist doch bloß so eine Geschichte. Dann erzähl doch mal. Und noch eine Runde um den See. Und Norman Boker hätte erzählt. Zuerst vom Song Trabong. Es war in einem Fluss. Träge, seicht und schlammig. Eine ganze Woche lang hat's geregnet. Und der Fluss, der kam über die Ufer. Das Land wurde zu dicken, zähem Modder. Fast wie Treibsand, nur dass der furchtbar gestunken hat. Du suchst dir abends eine höher gelegene Stelle und dann wachst du auf und du liegst mitten im Brei. Man konnte drin versinken. Du hast gespürt, wie es um dich herum hochquillt und dich nach unten zieht. Hört sich nass an. Und dann? Willst du es wirklich wissen? Ja klar, ich bin doch dein Dad. Und Boker lächelte. An diesem einen Abend am Fluss, da war ich nicht besonders tapfer. Aber du hast doch 7 Abzeichen. Schon, ja. 7. Zähl nach. Ein Feigling warst du jedenfalls nicht. Aber die Chance auf den Silver Star, die habe ich versiebt. Ich habe einfach den Gestank nicht ausgehalten. Jetzt fuhr er wieder durch die Vororte, vorbei an den Tennisplätzen, am Park, wo Ausflügler auf Klappstühlen an bunten Tischen saßen. Die Highschool-Kapelle spielte Märsche. Norman Boker fuhr langsam, ohne Eile, ohne Ziel. Im Chevy war es kühl und er genoss das ruhige Brummen des Motors. Fast wie im Reisebus. Nur die Stadt. Ist komisch. Irgendwie tot. Wie nach einem Nervengasangriff. Hey Stadt, aufwachen! Soll ich dir vom Krieg erzählen? Und die Stadt blinzelte und zuckte gleichgültig mit den Schultern. Sie hatte kein Gedächtnis, keine Schuldgefühle. Die Steuern wurden pünktlich gezahlt, Wählerstimmen gezählt, Aufgaben der Behörden erledigt. Immerzu Regen. Der Modder war überall. Es gab kein Entkommen. Wir kampierten nachts auf dem matschigen Feld. In der Nähe lag ein Dorf. Kaum packen wir die Sachen aus, da kommen ein paar alte Mamasans und schimpfen drauf los. Sie wollen, dass wir vom Feld verschwinden. Böser Boden, sagen sie. Nicht gut für GIs. Lieutenant Jimmy Cross schießt ein paar Mal in die Luft, damit sie abhauen. Es ist fast dunkel und der Regen wird immer heftiger. An Schlaf ist nicht zu denken. Aber das Schlimmste ist der Gestank. Endlich checken wir es. Ein gottverdammtes Scheißefeld. Wir liegen im Dorfklo. Runde Nummer 8. Rechts der See, links die Vorgärten. Rasensprenger, die sich sinnlos im Kreis drehen. Ein Jammer, dass Max nicht mehr da war. Ein Jammer auch, dass sein Dad über die eigene Zeit im Krieg schwieg. Dabei gab es so viel zu sagen. Spät nachts ein Granatenbeschuss. Das Feld explodiert. Regen, Jauche, Granatsplitter, keiner kann weg. Wir ducken uns in den Schleim und warten. Der unerträgliche Krach. Donnerschläge, Granaten, Schreiende Männer. Ha. Ganz nahe schlugen zwei Granaten ein. Jemand links von ihm schrie. Kiowa. Es klang rau und erstickt. Ein seltsames Gurgeln. Er kroch im Dunkeln auf die Schreie zu. Immer noch Regen. Und dann zwei Leuchtraketen. Er sah im schummrigen Licht, wie Kiowas Augen im Schlamm versanken. Und als er ihn erreichte, war er fast völlig weg. Nur noch ein Arm, eine goldene Armbanduhr und ein Stück von seinem Stiefel. Da, wo die Augen waren, steigen Blasen auf. Die Hand versinkt in der Brühe. Ich halte Kiowa am Stiefel fest und versuche, ihn rauszuziehen, aber Kiowa ist weg. Ich merke, wie es auch mich runterzieht. Ich kann die Scheiße schmecken. Granaten und Leuchtraketen überall. Nicht hier, dachte er. Nicht so. Er ließ Kiowas Stiefel los und sah zu, wie er versank. Mühsam kämpfte er sich aus dem Schlamm. Dann blieb er reglos liegen, den Geschmack von Scheiße im Mund. Er war allein. Ein Bad. Ein heißes Bad mit Seife. Ich bin total ruhig. Es ist der Geruch. Ich halte es nicht aus. Ey, Dad! Wenn der Geruch nicht gewesen wäre, Dad. Wenn der Geruch nicht gewesen wäre, Dad, dann hätte ich die Silberstar gekriegt. 7:55. Schätzte Boker. Jetzt fuhr er den Chevy seines Dads vor den Mama Burger Drive-In, ließ den Motor laufen und lehnte sich zurück. Die Hütte war voll. Er kannte niemanden. Die junge Bedienung ignorierte ihn, als er hupte und flirtete weiter mit zwei jungen Typen. Als wäre er nicht da. Unsichtbar. Er hupte noch einmal. Diesmal energischer. Die Bedienung sah auf und kam betont langsam herüber. Mama Burger und eine Portion Pommes. Das Mädchen brachte das Tablett und erschlang das Essen herunter, ohne aufzuschauen. Fast 8:30 jetzt. Fast schon dunkel. Und Boker wünschte sich, ein Ziel zu haben. Irgendeines. Morgen früh würde er sich nach Jobs umsehen. Im YMCA ein paar Körbe werfen. Vielleicht den Chevy waschen. Es gab nichts zu sagen. Er konnte nicht darüber reden. Nicht heute und auch in Zukunft nicht. Er hätte gern erklärt, dass er tapfer gewesen war. Mehr, als er je vermutet hatte. Aber nicht so tapfer, wie er wollte. Max hätte ihn verstanden. Aber sein Dad? Die Wahrheit ist, ich habe ihn losgelassen. Und er war noch nicht tot. Feuerwerk. Über dem See zucken verrückte Farben. Boker parkt, geht zum Strand und wartet mit Hemd und Hose ins Wasser. Es ist warm. Er taucht unter und öffnet die Lippen. Nur einen Spalt, um das Wasser zu schmecken. Dann richtet er sich auf, verschränkt die Arme und schaut dem Feuerwerk zu. Ja. Gute Show für so eine kleine Stadt. Nein. Die letzte Geschichte habe ich 1975 geschrieben. Auf Anregung von Norman Boker, der sich 3 Jahre später in seiner Heimatstadt erhängte. Seine Mutter schrieb mir einen kurzen Brief. Norman ging nachmittags ins YMCA Basketball spielen. So wie immer. Nach 2 Stunden ging er aus der Halle, um Wasser zu trinken. Das sagte er. Er kam aber nicht wieder. Sie fanden ihn 1 Stunde später in der Umkleidekabine. Er hing an einem Wasserrohr. Ein Springseil hat er benutzt. Wir konnten keinen Abschiedsbrief finden, nichts. Ich nehme an, er wollte niemanden belasten. Er war ein so stiller Junge. 10. Ein paar Monate, nachdem ich über Kiowa und das Feld geschrieben hatte, reiste ich mit meiner Tochter nach Vietnam. Ich wollte noch einmal den Ort besuchen, an dem mein Freund gestorben ist. Ich hoffte, ein Anzeichen für Vergebung oder Gnade zu finden. Oder vielleicht konnte mir das Land sonst noch etwas geben. Das Feld hier. Kein Schlamm, keine Geister. Ein flaches, friedliches Grasfeld, auf dem die Schmetterlinge tanzten. Guck mal da drüben, die zwei Bauern im Fluss. Die glotzen so. Was machen die denn da? Sie reparieren den alten Damm. Ich stand da, ganz im Bann von Gefühl und Zeit. Unglaublich, dachte ich. 20 Jahre. Weißt du, was ich finde? Hier stinkt's. So, weiß nicht, eklig eben. Du hast recht, ich weiß. Also, können wir weiterfahren? Bald. Sag mal, in deinem Krieg, was hatten die Leute eigentlich gegeneinander? Naja, dass sie etwas gegeneinander hatten, würde ich so nicht sagen. Manche Leute wollten eine Sache und die anderen Leute wollten etwas anderes. Und was wolltest du? Gar nichts. Am Leben bleiben. Sonst nichts? Nein. Das verstehe ich nicht. Wieso hast du überhaupt mitgemacht? Ich weiß nicht. Weil ich musste. Und wieso? Es muss wohl ein Rätsel sein. Ich weiß es nicht. Ich schaute auf das Feld und dachte, dass es ein Fehler war, noch einmal herzukommen. Alles war so banal. Die Vögel, die Schmetterlinge und das leise Rascheln einer ländlichen Gegend. Dieses kleine Feld hat so viel verschluckt. Meinen besten Freund, meinen Stolz, meinen Glauben an mich selbst als an einen Mann mit einem gewissen Maß an Würde und Mut. Und die Fähigkeit, wirklich etwas zu fühlen, Trauer, Mitleid oder Leidenschaft. Ich gab diesem Ort die Schuld dafür. 20 Jahre lang hatte das Feld diesen sinnlosen Vietnamkrieg für mich verkörpert. Die Obszönität und die Barbarei. Okay. Was jetzt? Ich gehe eine Runde schwimmen. Bleib du ruhig hier stehen. Sie sah zu, wie ich ein Bündel aus der Tasche holte und auseinanderschlug. Kiowas altes Kriegsbeil. Dann zog ich mich aus und wartete ins Wasser. Meine Füße erkannten den weichen, flachen Grund sofort wieder. Ich ging weiter, bis mir das Wasser bis zu den Knien stand. Dann setzte ich mich hin. Genau hier, dachte ich, rammte die Axt mit dem Griff in den weichen Grund und ließ los. Die Klinge zog sie nach unten. Keine Bläschen stiegen auf. Ich wollte noch etwas Bedeutungsvolles sagen, aber mir fiel nichts ein. Ich blickte auf das Feld hinaus. Tja, das war's dann. 50 Meter weiter stand ein Bauer auf dem Damm und sah mir zu. Während wir uns reglos anstarrten, war es, als ob in meinem Herzen eine Tür ins Schloss fiel und eine andere aufschwang. Der alte Mann nahm eine Schaufel und hob sie mit grimmiger Miene hoch über seinen Kopf, wie eine Fahne. Dann ließ er sie wieder sinken und grub weiter in der harten Erde. Ich stand auf und wartete aus dem Wasser. Der alte Mann da? Ist der etwa böse auf dich? Ich hoffe nicht. Er sieht aber wütend aus. Nein. Das alles ist vorbei. Was sie trugen. Nach dem gleichnamigen Roman von Tim O'Brien. Aus dem Amerikanischen von Regina Rawlinson. Hörspielbearbeitung Marion Czogalla und Gabi Hartl. Es sprachen Tim O'Brien, Christian Redl und Tino Mewis. In weiteren Rollen Alexander Rajun, Hanno Koffler, Gabriele Blum, Uwe Müller, Nikolai Despot, Tristan Pütter, Lisa Hürdiner, Florian Anderer, Sebastian Becker, Janusz Kotzai, Ole Lagerpusch, Moritz Vierbohm, Thomas Schumacher, Ulrich Lipka, Janusz Torp und David Reibel. Komposition Alexander Hötzinger. Gitarre Greg Denunzi. Bass Carsten Schmelzer. Drums und Percussion Alexander Hötzinger. Ton und Technik Thomas Monnerjahn und Frank Klein. Regieassistenz Jakob Schumann. Regie Harald Krever. Produktion Deutschlandradio Kultur 2014.